Drecksau. Es ist schon lange her, als noch die Mauer stand. Da hörten wir zum ersten Mal eine Band aus England. Screwdriver war ihr Name und wir flippten völlig aus. Was wir alle dachten, da sprach ihr Sänger aus. Jens, du warst einer der Besten. Jens, du, wir werden dich nie vergessen. Die Nachricht von deinem Tod, die konnten wir es gar nicht glauben. Wie konnte uns das Schicksal bloß so einen wie dich rauben? Doch bist du jetzt auch tot, deine Lieder werden weiterleben. Auf uns an ihr in Valhalla, lass uns das Glas erheben. Jens, du warst einer der Besten. Jens, du, wir werden dich nie vergessen. Wie viele Nächte haben wir durchgemacht? Klang alter Clansmanlieder, Fester Road Dance and Devil's Right Hand, immer, immer wieder. Jetzt du warst einer der Besten. Jetzt du, wir werden dich nie vergessen. Ja, ein bisschen verdreht. Danke.